Kumpel, glaub mir, niemand ist so anstandslos wie wir. Ich entführe Peter mit, der niemand anders produziert. Und dieser Julian, der lebt in einer Scheinwelt. Ich hoffe, dass HPB den mal zum Shisha-Rauchen einlädt und Leute sagen, MK macht nur lächerlichen Rap. Ich schreibe Bonjour, Monsieur und defloriere dein Rektum per Baguette. Denn ich bin Kosmopolit, dazu ein unbeliebtes Arschloch. Und ich hab die Angst, dass ich nicht die Kurve krieg wie Falco. Ich bin der Letzte meiner Art, ich besuche deine Oma, schrei Gangster, was geht ab? Und die Leute sagen mir, ich soll doch endlich mal was Krasses rappen. Kumpel, ich heiß Marc, meine Freundin nennt mich halt die Fresse. Yeah, halt deine Fresse, Marc, sei mal froh, dass ich dir noch erlaube, dass du rappen darfst. Geiler Beat, Marc, jetzt sag doch mal, wer hat den produziert? Wer hat dir denn so ein Brett gebaut und wo ist Pete? Wir haben so viele Fragen im Kopf, doch auf die meisten davon fehlen uns die Antworten noch. Zum Beispiel, woher hat dieser Wochenende seine Brille? Was ist der Sinn von Google? Wie viel ist eine Mille? Wer kann mit Kohle pumpen? Und ist dieser Julian noch am Leben oder haben sie ihn schon gefunden? Was ist, wenn's mit Rap nicht klappt? Ich mach mir da gar keinen Kopf. Ich hab was, was anderen Rappern fehlt. Und zwar einen Job. This here is all about fuck your feelings. Live in the place to be. Looking for the real hot shit. Come and see. Let the war start. This here is all about fuck your feelings. Live in the place to be. For the real hot shit, come and see. Jetzt machen Rapper lieber Mode als ein Album für die Fans und weiten einfach nebenbei Designs von angesagten Brands. Ja, super. Was für eine fantastische Idee. 20.000 weiße T-Shirts mit dem gleichen scheiß Emblem. Grüße gehen raus an euch ins Netz, wo sich weichgespülter Rap von diesem Erdekart durchsetzt. Und sein Label, Mann, bitte, was für ein Dreck. I slow entertainment, ein Flow, aber Swag. Ich komm mit Magnet an der Kette und ziehe Rappern vor der ersten Line das Blech aus der Fresse. Geh zum Leihhaus und versetz die Scheiße für Cash. Doch bekomm nur paar Cent. Ich chill mit Julians Block in unserem Ehebett. Er streicht mit seiner Hand über meinen Kopf, aber ich dreh mich weg und sag, dass ich Migräne hab. Er sagte schon, okay, dann leg dich auf den Bauch und lass es über dich ergehen, du Schwuchtel. Edgar Wasser, ja, es gibt keinen auf der Welt, der so dumme Lines hat. Steinmauer, scheiß drauf, ich kotze ein bisschen Swagger und foltere HB Baxter mit nem rostigen Teppichmesser. Leute halten mich oftmals für diesen Edgar, doch ich bin nur die geheim gehaltene Tochter von Schwester Eva. Gott, ich geb dir die Chance, etwas zu ändern. Gib uns Biggie Smalls wieder und ich opfere David Guetta. Let the war start. This here is all about fuck your feelings. I'm live in the place to be. Looking for the real hot shit, come and see. Let the war start. This here is all about fuck your feelings. I'm live in the place to be. Looking for the real hot shit, come and see.